Ja, kein kleines Wunder, denn wer hat schon gehört, dass Saladin je eines Tempelherrn verschont, dass je ein Tempelherr von ihm verschont zu werden verlangt, gehofft, ihm je für seine Freiheit mehr als den ledernen Gurt geboten, der sein Eisen schleppt und höchstens seinen Dolch? Das schließt für mich, mein Vater. Darum eben war das kein Tempelherr. Er schien es nur. Kömmt kein gefangener Tempelherr je anders als zum gewissen Tode nach Jerusalem? Geht keiner in Jerusalem so frei umher? Wie hätte mich des Nachts freiwillig denn einer retten können? Sieh, wie sinnreich. Jetzt, daher, nimm das Wort. Ich habe es ja von dir, dass er gefangen hergeschickt ist worden. Ohne Zweifel weißt du mehr. Nun ja, so sagt man freilich. Doch man sagt zugleich, dass Saladin den Tempelherrn begnadigt, weil er seiner Brüder einem, den er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe. Doch da ist viele 20 Jahre her, dass dieser Bruder nicht mehr lebt. Er hieß, ich weiß nicht wie. Er blieb, ich weiß nicht wo. So klingt das ja sogar unglaublich, dass an der ganzen Sache wohl nichts ist. Ei, da ja. Warum wäre denn das so unglaublich? Doch wohl nicht, wie's wohl geschieht, um lieber etwas noch Unglaubliches zu glauben. Warum hätte Saladin, der sein Geschwister insgesamt so liebt, in jüngeren Jahren einen Bruder nicht noch ganz besonders lieben können? Pflegen sich zwei Gesichter nicht zu ähneln? Ist ein alter Eindruck ein verlorener? Wirkt das Nämliche nicht mehr das Nämliche? Seit wenn? Wo steckt hier das Unglaubliche? Ei, freilich, weise Daya, wär's für dich kein Wunder mehr und deine Wunder nur bedürfen. Verdienen, will ich sagen. Glauben.